Kapitel 7 Übung A1 Eine Wohnung in der Stadt. Hören und lesen Sie den Text. Hier wohnt Herr Röder. Herr Röder arbeitet bei einer Bank und hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in einer Großstadt gemietet. Die Wohnung ist direkt unter dem Dach. Für die Wohnung zahlt Herr Röder 950 Euro Miete. Die Wohnung hat viele Zimmer. Das ist das Wohnzimmer. Hier sitzt Herr Röder abends auf dem Sofa oder im Sessel und hört Musik. Das ist das Esszimmer. In der Mitte steht der Esstisch mit 6 Stühlen für Gäste. Das ist das Schlafzimmer. Das Zimmer ist sehr ruhig. In seinem Bett kann Herr Röder gut schlafen. Das ist der Flur mit vielen Türen zu den Zimmern. Das ist die Küche. Herr Röder ist ein Hobbykoch. Er kocht sehr gern. Am liebsten bereitet er an seinem Herd ein Überraschungsmenü für Freunde zu. Das ist das Bad. Es ist sehr groß und hat ein Fenster. Das ist das Arbeitszimmer mit einem großen Schreibtisch und dem Bücherregal.